Seit Beginn des 200-Tage-Kampfes der Treue für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas sind 10 Tage vergangen. In diesen Tagen boten die Künstler des zentralen Künstlerensembles, wie des Künstlerensembles Mansude, des staatlichen Folklore-Ensembles und des Open-Ensembles Pibada auf den Arbeitsplätzen für großen Aufschwung rund 120 Auftritte und rüttelten dabei die Parteimitglieder und Werktätigen zur Schaffung des Malima-Tempos kräftig auf.